Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 66, Vers 2. Dies alles haben meine Hände gemacht. Durch sie ist alles entstanden, spricht der Herr. Ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern. Gott segne dieses Wort. Seine Hände. In diesem Bibeltext hier aus dem Buch Jesaja, aus dem Alten Testament, lernen wir mehr über seine Hände, Gottes Hände. Und wie unser Herrgott hier Jesaja ins Herz spricht, verstehen wir hier, dass eben unser Herrgott alles erschaffen hat, ja, und also die Welt, das Universum, die Welt, uns Menschen, Tiere, alles, letztendlich alles. Und besonders wichtig ist zu verstehen, dass hier sein Versprechen ist, dass er auf alle die achtet, Gott achtet auf alle Menschen, auf die, die gedemütigt worden sind, also die mit demütigem Herzen als reue Sünder zu Gott kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, und einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern. Ja, Gott segne dieses Wort. Also ein gebrochener Geist heißt eben, Leute, also wir, die wir zu Christus kommen, verstehen, dass wir in eigener Kraft und Stärke überhaupt nichts bewirken können und dass wir eben als reue Sünder zu unserem Herrgott kommen und verstehen, dass er eben der Schöpfer ist. Und wir haben dazu gar nichts beigetragen, überhaupt nichts. Wir sind Teil der Schöpfung. Das heißt nun aber nicht, dass unser Herrgott eben uns nicht liebt und sich nicht um uns kümmert, unser Herr Jesus Christus, denn es sind seine Hände, die uns ja auch geschaffen haben, uns Menschen. Und das ist eben das, wo es heißt, vor meinem Wort zu zittern. Das heißt eben, dass wir Ehrfurcht haben als reue Sünder, dass wir vor Gottes Wort Ehrfurcht haben. Aber das heißt eben nicht, dass wir eben nicht Gottes Gnade nicht wahrnehmen können und nicht verstehen können. Aber Gottes Gnade lädt uns ein, eben uns abzuwenden, dass wir verstehen, dass Jesus Christus der Schöpfer von allem ist und dass wir auf der einen Seite, was nun Gottes Gnade anbelangt, das heißt nun nicht, dass wir denken müssen, dass wir keinen Wert haben als Menschen, dass unser Herrgott so weit entfernt von uns ist, dass wir in keiner Weise da irgendwie eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen können. Das ist falsch. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass wir eben Gottes Gnade dass wir dann nicht irgendwie stolz sind und denken, dass wir besser als andere Leute sind. Das ist Stolz und Hochmut. Das ist eben auch eben falsch, ja? Und Christus, das ist das, was es bedeutet, einen gebrochenen Geist zu haben, zu verstehen, dass wir wieder in dem einen, was ich eben gesagt habe, oder noch in dem anderen Zustand irgendwie außerhalb Gottes Gnade sind, ja, oder dass wir so stark unter Gottes Gnade sind, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, und dass es ganz gleich ist, was wir tun in unserem Leben. Weil Gott uns liebt, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Das ist eben auch falsch. Das ist auch eine falsche Vorstellung von Gottes Gnade. Ja? Und das sind eben die Hände, die Gottes Hände, die alles geschaffen haben und uns eben auch die Bibel gegeben haben. Unser Herr Jesus Christus, jedes Wort, was er gesprochen hat, ist niedergeschrieben worden in der Bibel, vor allem im Neuen Testament. Und das sind eben auch seine Hände, Gottes Hände, wo er durch den Heiligen Geist durch andere Menschen wirkt und uns die Bibel gegeben hat. Ja, das Alte und das Neue Testament. Ist schon erstaunlich. Und das macht uns Mut. Und das ist eben auch ein Teil seiner Gnade, dass wir die Bibel haben. Und eben ja, auf jeden Fall vor seinem Wort zittern, dass wir verstehen, dass Gott eben auch heilig ist, aber eben, dass seine Gnade uns einlädt, nicht nur eine persönliche Beziehung einzugehen als reue Sünder, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist und warum er gekommen ist, aber eben dann ganz fest Jesus Christus Hand festzuhalten, und er leitet uns dann auf den rechten Weg in seinem persönlichen Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen. Und dafür sind wir dankbar. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und für deine Hände, was du für uns getan hast, was wir nie tun können, dass du uns erlöst hast am Kreuz, unser Jesus. Und hilf uns, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und zu verstehen, dass deine Gnade, dass es deine Gnade ist, die in und durch uns wirkt. Und dass es gar nichts gibt, was wir da noch hinzufügen können oder wegnehmen können. Und du hast uns alle gleichwohl lieb, alle Menschen, alle, die zu dir kommen, als reue Sünder in Jesus Christus. Und hilf uns, unsere Identität in dir, in unserer Identität mit dir zu wachsen und immer dir zuzuwenden. Und dass wir uns dir nicht abwenden von dir, lieber Jesus. Dafür beten wir und danken dir. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.